Wien 2, Blumauergasse 22. Wohnung von Rudolf Klopper und seiner Familie. Mein Großvater Rudolf Klopper lebte mit seiner Frau Sarah, in der Blumauergasse 22. Am 24. Februar 1941 sind meine Großeltern von Wien nach Budapest geflüchtet, als sie die Einberufung nach Polen erhalten haben. Einige Tage später wurde Rudolf Klopper von der Polizei in Budapest verhaftet und ins dortige Sammellager überstellt. Dort verblieb er bis Ende 1941 und wurde dann nach Tschortkow, Galizien, deportiert. Die letzte Karte von Rudolf Klopper an seine Frau, die als Christin getarnt in einem Kloster überlebte: Meine Lieben, habe heute deine Karte erhalten und habe vor Freude einen Weinkrampf bekommen. Ich kann dir nur schreiben, dass ich nichts zum Anziehen habe. Ich warte mit Ungeduld von euch ein Paket. Schreibe sehr bald. Es küsst euch, euer Rudi. Rudolf Klopper wurde im Holocaust ermordet. Straßenwaschen. Am 13.03.1938 sind die Nazis, SA und Hitlerjugend, in unsere Wohnung gekommen und haben zwei Schwestern meiner Mutter, die jüngste Margit, 18, und Hedi, 19, zum Straßenwaschen geholt. Ecke Heinestraße und Zirkusgasse. Die Fotos davon, Hedi sieht man in der Mitte, waren in der Zeitung, mit der SA und der Hitlerjugend in Uniform. Die Kinder stehen mit ihren Eltern rundherum. Flucht, in alle Welt zerstreut. Margit ist als erste im August 1938 nach Südamerika, Montevideo, geflüchtet. Hedi im Mai 1939 nach England, Otto, der jüngste Sohn, 1939 in die USA. Meine Eltern sind mit mir am 2. September 1940 illegal nach Palästina geflüchtet. Wir waren 83 Tage auf Schiffen, 11 Tage auf der Schönbrunn, ein DDSG-Dampfer, entlang der Donau bis Tulsa und 72 Tage auf der Atlantik bis Haifa. Die Engländer wollten uns nicht an Land lassen, sondern mit der Patria nach Mauritius deportieren. Die Patria wurde von der Haganah mit einer Bombe beschädigt und ist untergegangen. Wir haben uns gerettet. Mein Bruder Uri ist auf der Atlantik am 24.10.1940 in Kreta geboren. Er war 32 Tage alt, als die Patria untergegangen ist. Den Namen Seef bekam ich in Palästina, als ich in die Schule ging. Das war der Name des Vaters meiner Großmutter. Die Nazis gaben mir auch den Namen Israel, den ich mit großem Stolz behalten habe. Sarah ist der jüdische Geburtsname meiner Großmutter. Meine Mutter bekam den Namen Sarah von den Nazis. Seef Peter Engler, Israel.